If you could turn with me to Matthew 5. Matthäus 5, bitte. I got permission from Pastor Rob to continue in the Beatitudes. Pastor Rob hat mir den Auftrag gegeben, dass ich mit den Seligsprechungen weitermache. We've been doing this for a few weeks now. Und er hat ein paar Wochen lang schon darüber gesprochen. And tonight we are in verse 8. Und heute sind wir in Vers 8. And it says, blessed are the pure in heart. Glückselig die reinen Herzens sind. For they shall see God. Denn sie werden Gott schauen. And it is a blessing. Es ist ein Segen. To see God. Gott zu sehen. This is what our walk with God is all about. We want to see God. Darum geht's eigentlich bei unserem Wandel mit Gott, dass wir Gott sehen. And in a sense, everybody, every man will see God. Und irgendwann wird jeder Mensch Gott sehen. Even unbelievers. Auch die Ungläubigen. In Revelation 1:7 it says that every eye, he will come in the clouds. In Offenbarung 1:7 steht, dass er mit den Wolken kommen wird. And it says every eye will behold him. Und jedes Auge wird ihn sehen. And that will be his second coming. Das wird seine Wiederkunft sein. When he comes to judge the nations. Und er wird kommen, um die Nationen zu richten. Also, we as believers will see him face to face when we are raptured. The church is raptured. Und wir als Gläubige, wir werden von Angesicht zu Angesicht ihn sehen, wenn die Gemeinde entrückt wird. So every eye will see him. Jedes Auge wird ihn sehen. But not necessarily every heart will see him. Aber nicht notwendigerweise jedes Herz wird ihn sehen. And I think that's what is the blessed here. Und ich glaube, darin liegt der Segen hier. Is to see God with the heart. Gott mit dem Herzen zu sehen. And it's a special kind of heart. Und es ist eine besondere Art von Herz. Now if you there's a lot of different definitions for heart in the Bible. Es gibt viele verschiedene Definitionen für das Herz in der Bibel. It's the seat of affections, of our affections. Der Sitz unserer Zuneigung und unserer Gefühle. It's the inner hidden man. Der verborgene innere Mensch. Okay. And this I want to look at this the pure in heart. Ich möchte mir diejenigen anschauen, die rein im Herzen sind. There are also many definitions for what is a pure heart. Da gibt es auch viele Definitionen dafür, was ein reines Herz ist. One is of course a transparent heart. Eines ist ein offenes und ehrliches Herz. An honest heart. Ein ehrliches Herz. But I was thinking of this, and I hope it makes some kind of sense. Ich habe mir Folgendes überlegt und ich hoffe, dass das Sinn macht. But to me, a pure heart. Für mich ist ein reines Herz. Is a heart that knows of its impurities. Ein Herz, das weiß, wie unrein es ist. It knows of its motives. Es kennt seine Beweggründe. And because of that, und deswegen, it knows it has no chance. Weiß es, dass es keine Chance hat. Of making it, dass es alles schafft. Except by the grace of God. Es zu schaffen ohne die Gnade Gottes. If we all know our motives. Wenn wir alle unsere Motive kennen, even sometimes at our best, und manchmal sogar, wenn wir im besten Zustand sind, sometimes we just go, oh Lord, dann sagen wir einfach nur, oh Herr, my motives, what's wrong with my motives? Was stimmt da nicht mit meinen Beweggründen? You take a lady across the street, du hilfst einer Frau über die Straße, maybe, you're feeling great, und du fühlst dich toll, and you want someone to notice you, as you're walking away. Und du willst, dass das jemandem auffällt. And so you might say, are you okay? You talk loud so people will start to notice. Und du sagst, vielleicht geht's ihnen gut und du möchtest, dass das den Leuten auffällt. You want to be noticed. Du möchtest bemerkt werden. Or even in ministry, oder sogar im Dienst. The motives just pop out of nowhere like, und plötzlich tauchen da diese Motive auf. Of this want to, this, of a selfishness. Diese Selbstsucht. And it makes us cry out to God. Und es bringt uns dazu, dass wir zu Gott ausrufen. And when you consider, that God sees the heart, und wenn du bedenkst, dass Gott das Herz sieht, and that God is so pure, und dass Gott so rein ist, it says in Job 15, 15, 16, In Hiob 15, 15 und 16 steht, it says that even the heavens are impure in his sight. Dass sogar der Himmel unrein ist in seinen Augen. And when you consider that along with the things that go in the heart. Und wenn du das bedenkst und darüber nachdenkst, was in deinem Herzen vorgeht, we know the only thing that we can trust, dann wissen wir, dass das Einzige, worauf wir vertrauen können, dass es unser Herz reinigt, das ist die Gnade Gottes. And it's the only thing that we can trust in others. Und sie ist das Einzige, dem wir in den anderen vertrauen können, is the grace of God. Nämlich die Gnade Gottes. And when God sees this heart, und wenn Gott so ein Herz sieht, he says, no problem, let's, we can do something about this. Dann sagt er, damit kann ich etwas anfangen. So it makes my expectations in God. Und deswegen richte ich meine Erwartung an Gott. I need him or else I cannot make it. Ich brauche ihn, sonst kann ich es nicht schaffen. And so that's what I want to think about tonight is expectations. Und darüber möchte ich heute nachdenken, über Erwartungen. In light of that, think of now we're going into a whole new exciting era in our church. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt in diese neue aufregende Ära in unserer Gemeinde eintreten, and there are so many expectations. Da gibt es so viele Erwartungen. There are so many possibilities. So viele Möglichkeiten. And so many needs. Und so viele Bedürfnisse. And those expectations are good. Und diese Erwartungen sind gut. We need to be excited and move together and have a vision. Wir müssen erwartungsvoll sein und zusammen etwas tun und eine Vision haben. But if those expectations are not rooted in what we just said, the grace of God. Aber wenn diese Erwartungen nicht auf die Gnade Gottes gegründet sind, they can go haywire. Dann können sie total durchgedreht sein. And then expectations that we have, und diese Erwartungen, die wir haben, they can become selfish. Können selbstsüchtig werden. And then we can, selfish motives can root up in the heart. Und dann können diese selbstsüchtigen Motive im Herzen Wurzeln schlagen. It's different, right? Das ist anders. If it's not first rooted in the grace of God. Es ist anders, wenn es nicht zuerst in der Gnade Gottes verwurzelt ist. And it's the grace of God is it like a gift? It is a gift. Die Gnade Gottes ist wie ein Geschenk. But when we lose sight of it, our expectations can become, instead of expectations, almost demanding. Und wenn wir aber die Gnade aus den Augen verlieren, dann können unsere Erwartungen in Forderungen ausarten. And we can almost want to own things. Und wir können dann versuchen, dass wir die Sachen in Besitz nehmen. And like for example, our expectations can focus on men. Zum Beispiel können unsere Erwartungen auf Menschen gerichtet sein. I expect people to be like this. Ich erwarte, dass die Leute so oder so sind. And I put my dependence on them. Und ich bin dann auf sie angewiesen. And that's, I think, where as a church moving together in love, we can be aware of. Und darüber, das muss uns bewusst sein als eine Gemeinde, die in Liebe zusammen vorwärts geht. Now I thought of this in John 2, 24. In Johannes 2, 24. There was a group of people who believed in Jesus. Da gab es eine Gruppe Menschen, die Jesus geglaubt haben. And it says but Jesus was not entrusting himself unto them. Aber Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut. Because he knew the heart of man. Weil er das Herz des Menschen kannte. And it's interesting. It makes you think a little bit. Und das bringt einen wirklich zum Nachdenken. Because he didn't trust himself to man. Denn er hat sich nicht den Menschen anvertraut. Yet he was completely free to minister. Trotzdem war er völlig frei, um zu dienen. He was not limited by man. Ihm waren keine Grenzen gesetzt durch die Menschen. And he was able to lay his life even down for his enemies. Und er konnte sein Leben hingeben, sogar für seine Feinde. Now how could he do that? Und wie konnte er das tun? When he knew the hearts of all men. Wo er doch die Herzen aller Menschen kannte. Can you imagine if one of us could read in the hearts of each of us. Könntet ihr euch vorstellen, wenn einer von uns in den Herzen aller anderen lesen könnte? Und alle Motive. Und das und jenes. Could we minister? Könnten wir dann noch dienen? Or would it make you just run? Oder würdest du einfach nur davon rennen? Out the door. Weg von. But you know what it was? Aber wisst ihr, warum es so war? Why he could still lay his life down? Warum er trotzdem sein Leben hingeben konnte? It was because the only thing he trusted was God's grace towards man. Weil das einzige, worauf er vertraute, war die Gnade Gottes für die Menschen. What God's grace can do in a man. Was Gottes Gnade in einem Menschen bewirken kann. And that's why he was free to minister. Und deswegen hatte er alle Freiheit, um zu dienen. So on one side, he didn't entrust himself or put his confidence in men. Einerseits hat er sein Vertrauen oder seine Zuversicht in die Menschen gestellt. But on the other side, he was never like bitter of men. Aber andererseits war er nie verbittert über die Menschen. He was never suspicious of men. Er hat den Menschen niemals misstraut. Distrusting. Ja, er hat niemals Misstrauen gehegt. He didn't demand that people follow him. Er hat nicht verlangt, dass die Menschen ihm nachgefolgt sind. You follow me or else. Entweder du folgst mir nach oder wehe dir. If you want to have a life, you follow me. So get behind me and follow me. Wenn du am Leben bleiben willst, dann folge mir. No, he ministered freely. Er hat einfach umsonst gedient. And this is the paradox. Und das ist das Paradox. It's kind of funny because the more I put my trust in man, je mehr ich mein Vertrauen in Menschen setze, in the natural man, in den natürlichen Menschen, the more I will actually distrust him, desto mehr werde ich ihm misstrauen, and the more I will become suspicious, und desto misstrauischer werde ich werden. And it's because man cannot give me what the human heart needs. Und das ist deswegen, weil der Mensch mir nicht geben kann, was mein menschliches Herz braucht. The human heart needs perfection. Das menschliche Herz braucht Vollkommenheit. Something that's perfect. Etwas, was vollkommen ist. And security. Und Sicherheit. And this is, I think, as a church. Und als Gemeinde. We can be aware of as a church family. Als Gemeindefamilie sollte uns das bewusst sein. Because as we've heard in the messages, as we enter this new adventure with God, denn wie wir in den Botschaften gehört haben, wenn wir jetzt dieses neue Abenteuer mit Gott beginnen, people are human, we make mistakes. Wir sind alle nur menschlich und wir machen Fehler. There's going to have to be decisions made. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. There's going to have to be stepping out in faith and just seeing where God's will is. Und wir müssen Risiken im Glauben eingehen und sehen, wo Gottes Wille ist. And there's going to be, you know, testing doors just to see. Und wir müssen Türen prüfen. And what the key is, aber der Schlüssel ist, is that our expectation is only in God's grace. Dass wir unsere Erwartungen nur in die Gnade Gottes setzen. And to trust people. Und den Menschen zu vertrauen. To trust God, actually to trust God for people. Eigentlich Gott zu vertrauen für die Menschen. And I can only trust people, or I can only trust God for people. Ich kann Gott nur für die Menschen vertrauen. If the only thing I trust is God's grace in them. That's all Wenn I have das to Einzige, trust. Dem ich vertraue, Gottes Gnade in ihnen ist. It's this, and it frees things up. Und das macht uns so frei. It's the same thing in a marriage. Genauso ist das in einer Ehe. I can put expectations on my partner. Ich kann Erwartungen in meinen Partner setzen. But if I'm not ultimately trusting God for that person, aber wenn ich letztendlich nicht Gott vertraue für diese Person, I'm going to end up not ministering to my partner, my spouse. Dann werde ich schlussendlich nicht meinem Partner dienen, but manipulating, sondern ihn manipulieren. I'm trying to control things. Ich versuche, die Dinge selber zu beherrschen. You know what I mean? And I think sometimes this is why sometimes we, or I'll say I, we, Okay, we struggle sometimes in our relationships. Und deswegen haben wir oder ich manchmal solche Probleme in unseren Beziehungen. I can't be alone in this, right? Ich bin da nicht der Einzige. I'm not the only bad boy here. Ich bin nicht der einzige schlimme Bub. Okay, so this is the pure heart. The pure heart receives grace. Das ist das reine Herz, das Gnade empfängt. And he's built, and then at the same time he is healed by the grace he receives. Und dann und gleichzeitig wird er auch gehalten durch die Gnade, die er empfängt. And he is able to trust God for people. Und er ist in der Lage, Gott für die Menschen zu vertrauen. You know what? Also, as we make, you know, as we go through this and make mistakes and stuff, I also have to trust. Und wenn wir in diesem Prozess, wo wir eben auch Fehler machen, that God knows how to deal with the motives of the heart. Dann muss ich auch darauf vertrauen, dass Gott weiß, wie er mit den Motiven des Herzens umgehen soll. In people. In den Menschen. And we heard even from Sunday's message. Und wir haben auch am Sonntag in der Botschaft gehört. I don't even know if I'll go on that, but I'll forget nicht, that part, because somewhere here. Manche von euch waren nicht da, deswegen werde ich jetzt nicht drüber reden. But we trust God for the motives of people. Aber wir vertrauen Gott die Motive der Menschen an. Because sometimes we don't know, we just don't know the motives. Denn manchmal kennen wir einfach nicht die Motive. And I think that's why God doesn't want us to judge. Und deswegen möchte Gott nicht, dass wir richten. Because you know, we see the actions of people, we see what they do. Wir sehen die Handlungen der Menschen, wir sehen, was sie machen. Maybe some things we don't like or we don't agree with. Manches gefällt uns nicht, mit manchem können wir nicht übereinstimmen. But I don't think really we can say 100% we know the motive behind it. Aber ich glaube nicht, dass wir 100% sagen können, dass wir den Beweggrund dahinter kennen. And this is why I think God says, don't judge your brother. Und deswegen denke ich, sagt Gott, richte nicht deinen Bruder. Now, if you could turn real shortly to 1 Corinthians. Blättert kurz zum 1. Korinther. 4. 4. Verse 5, I think. Vers 5. If I can find it. Okay, it says, therefore, do not go on passing judgment before the time. So verurteilt nichts vor der Zeit. But wait. Bis der Herr kommt. You know what you can put in there instead of the word wait? Ihr könntet statt dem Wort wartet etwas einsetzen. Instead, you can put it on the side. Oder ihr könntet daneben etwas hinschreiben. You can put trust God for people. Vertraut Gott für die Menschen. So therefore do not go on passing judgment before the time, but trust God for people. So verurteilt nichts vor der Zeit, sondern vertraut die Menschen Gott an. Until the Lord comes. Bis der Herr kommt. Now that's a long time. Well, I shouldn't say it's a long time, but we. Das ist eine lange Zeit. I'm not making any prophecies. Ich stelle da keine Prophezeiungen an. We don't know when that is. Wir wissen nicht, wann das sein wird. But, you know, it could be a few weeks, a few. Es könnte in ein paar Wochen sein. So that means wait. Das bedeutet wartet. You know, it's okay. So, but wait until the Lord comes. Wartet, bis der Herr kommt. Who will both bring to light the things hidden in the darkness. Der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. And disclose the motives of men's hearts. Und die Absicht der Herzen offenbaren wird. Then each man's praise will come to him from God. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. It's God, it's only God who can deal with the motives of the heart. Nur Gott kann umgehen mit den Beweggründen des Herzens. And who actually can judge the motives of the heart. Und nur er kann die Motive des Herzens richten. We cannot judge that. Wir können das nicht beurteilen. So, I think as we receive grace. Und ich denke, wenn wir die Gnade empfangen. One of the characteristics is we wait. Ein Merkmal davon ist, dass wir warten. We trust God for the person. Wir vertrauen Gott in Hinsicht auf die Person. And let God arrange circumstances or whatever. Und wir lassen Gott die Umstände arrangieren. To take care of the situation. und er wird sich um die Situationen kümmern. For example, if say for example zum Beispiel someone is judged. Wenn jemand gerichtet wird. Imagine the motive of their heart. Aber stell dir das Motiv seines Herzens vor. The motive of their heart might not have been so insincere. Vielleicht war das Motiv seines Herzens nicht so unehrlich. Maybe it was not evil or, vielleicht war es nicht böse. Or what if the person, their motive was, oder was ist, wenn das Motiv dieser Person, the person that's being judged, die verurteilt wird, wenn das war, their motive is, wenn das eigentliche Motiv war, I can't stand myself, or something like ich halte this, mich selber nicht aus. Not, or they're just in mourning of their condition. Oder der trauert über seinen eigenen Zustand. They feel like a jerk or they wish they could change. Er fühlt sich wie ein Trottel oder er würde sich gern ändern. They wish they were more patient. Er wäre gern geduldiger. They wish they didn't explode just at the, snap of a finger. Und er würde sich wünschen, dass er nicht wegen allem und jedem jähzornig wird. We don't know the motives of men's hearts. Wir kennen nicht die Absichten der Herzen der Menschen. That's God's part. Das ist Gottes Vorrecht. But I want to minister. Aber ich möchte dienen. And you know what is a good how would you say it, a thermometer? Und wisst ihr, was ein gutes Thermometer ist? To know what my expectations are. Um zu wissen, was meine Erwartungen sind. One is gratitude. Eines ist die Dankbarkeit. If my expectations are really in God's grace. Wenn ich meine Erwartungen wirklich in die Gnade Gottes setze. And I'm only trusting God's grace for others. Und wenn ich auf die Gnade Gottes für die anderen allein vertraue. I will have gratitude. It will just come out. Dann werde ich dankbar sein und das wird sich zeigen. That's the outwork of God's grace in our life. Und das ist das Resultat von Gottes Gnade in unserem Leben. I will feel fortunate. Und ich werde mich glücklich schätzen. And I will feel privileged that I'm even being used by God. Und für mich wird das ein Privileg sein, dass ich überhaupt von Gott gebraucht werde. And you know what? That's the thing. When I have gratitude. Und wenn ich dankbar bin. I will see the good when it comes. Dann werde ich das Gute sehen, wenn es kommt. The pure in heart will see God. Es steht, die Reinen im Herzen werden Gott sehen. And I will be there with open arms to see the good of God. It won't go by me like a freight train. Und ich werde mit offenen Armen dastehen und Gottes Gnade empfangen und es wird nicht vorbeigehen an mir wie ein Schnellzug. Encouragement, people, we need to see the goodness of God. Und wir müssen die Güte Gottes sehen, damit wir andere ermutigen können. Und die Leute, die auf uns zeigen und sagen, da ist es. But if my expectations are in man, aber wenn ich meine Erwartungen auf die Menschen setze, it's just a natural heart to go negative. Es ist ganz natürlich für das natürliche Herz, dass es negativ ist. To get suspicious. Dass es misstrauisch wird. And I will start to look for the negative things. Und ich werde dann anfangen, nur das Negative zu suchen. And I could miss the goodness of God. Und ich verpasse dann die Güte Gottes. The heart of gratitude sees it. Ein dankbares Herz sieht die Güte Gottes. Fortunate. Und schätzt sich glücklich. But the heart that's unthankful, aber ein undankbares Herz, or that feels like it deserves, oder ein Herz, das glaubt, dass es etwas verdient, what it has coming to it, das, was ihm gegeben wird, it will never be satisfied. Das wird niemals zufriedengestellt werden. Right? So this is the kind of expectations we want to have. Solche Erwartungen sollten wir haben. And by the way, when it says, the pure in heart shall see God. Und übrigens, wenn es heißt, die Reinen im Herzen sollen Gott that sehen. Word see there also means to possess. Dieses Wort sehen heißt auch besitzen. That is what God wants me to possess. Das Gott will, dass ich das besitze. Him. Ihn. He says, you can have all of me you want. Und er sagt, du kannst mich ganz haben, so viel von mir, wie du willst. We were actually created to possess. Wir wurden dazu geschaffen, um zu besitzen. But if my expectations are in the wrong place, I will possess the wrong things. Aber wenn ich meine Erwartungen in das Falsche setze, dann werde ich die falschen Dinge besitzen. And it will be like Achan from on Sunday. Und dann werde ich so sein wie Achan in der Botschaft von Sonntag. Who God said, don't touch certain things. Gott sagte, berühr bestimmte Dinge nicht. That were under the ban. Die unter dem Bann standen. But he took it. Aber er hat das genommen. And he went and he hid it in his tent. Und er hat es in seinem Zelt versteckt. Way under the ground, in the earth. Tief in der Erde. And it spoke of his heart. Und das hat sein Herz zum Ausdruck gebracht. That tent was his heart. Dieses Zelt war sein Herz. And he tried to conceal his motives. Und er hat versucht, seine Motive zu verbergen. And he had something that didn't belong to him. Und er hatte etwas, was ihm nicht gehörte. And that's the thing, when our expectations are in the wrong place, we will grab things that maybe God says, they don't belong to you, I have something much better. Und wenn unsere Erwartungen, wenn wir sie in das Falsche setzen, dann werden wir Dinge uns aneignen, die uns nicht gehören. Und wenn Gott sagt, ich habe etwas viel Besseres für dich. So, pure in heart is something beautiful. Rein im Herzen zu sein, das ist etwas sehr Schönes. It's something that God does in my heart. Etwas, was Gott in meinem Herzen bewirkt. And I think it is actually the heart of the Beatitudes. Und ich glaube, das ist der Kern der Seligpreisungen. Because when I'm pure in heart, denn wenn ich rein im Herzen bin, and I see the condition of my heart, und ich sehe den Zustand meines Herzens, you know, it will bring me right into verse 1. Das wird mich direkt zum Vers 1 zurückführen. Well, I am poor in spirit. Ich bin arm im Geist. But blessed are the poor in spirit. Aber glückselig sind die Armen im Geist. I mean, my motives, everything I do, meine Motive und alles, was ich tue. My motives, Lord, Herr, meine Motive. I'm losing control here in my life. Ich habe mein Leben überhaupt nicht mehr in der Hand. And then it will bring me into verse 2. Und das führt mich dann zum Vers 2. Blessed are those who mourn. Gesegnet sind die, die trauern. I will mourn because. Und ich werde trauern. What am I supposed to do? Denn was soll ich tun? Right? And it's the heart of the Beatitudes. Aber das ist das Herz der Seligpreisungen. And it's what God loves. Und das, was Gott liebt. He says, blessed is the pure. Er sagt, glückselig die Reinen. Because they will see. Denn sie werden sehen. They will see my goodness. Sie werden meine Güte sehen. They will see my provision. Sie werden meine Vorsorge sehen. They will see, I will give them a vision. Ich werde ihnen eine Vision geben. And that's our whole life right there. Und da liegt der Sinn unseres Lebens drinnen. It's being able to see the Lord. Dass wir den Herrn sehen können. Okay, so we can stop there. Wir können hier aufhören. Lord, we thank you for your precious word. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. We thank you that we can be pure before you. Wir danken dir, dass wir rein sein können vor dir. And that your grace is what purifies our heart. Und dass es deine Gnade ist, die unser Herz reinigt. There's nothing more pure than your grace, Lord. Und es gibt nichts, das reiner wäre als deine Gnade. Your love towards us. Deine Liebe für uns. There's nothing more healing. Es gibt nichts, das mehr heilend wäre. And we just pray as we go forward together as a family. Und wir beten, wenn wir jetzt als Familie vorwärts gehen. That we would love each other from a pure heart. Dass wir einander lieben mit reinem Herzen. Build each other up from a pure heart. Dass wir einander aufbauen mit reinem Herzen. Be there together. Dass wir alle füreinander da sind. Encourage each other. Und einander ermutigen. And Lord, we thank you for our pastor. Herr, wir danken dir für unseren Pastor. We pray that you would give him rest. Wir beten, dass du ihm Ruhe gibst. On every side. Auf jeder Seite. Thank you in Jesus' name. Amen. Danke in Jesu Namen. Amen. Okay. Thank you very much. Dankeschön.